Telefon. Liebling, ich habe morgen nach dir sicher große Sehnsucht schon. Ich bin dann immer traurig und ich finde keine Ruhe und kann dann nicht mehr warten bis zum nächsten Rendezvous. Ach Liebling, wie ist dein Name, die Adresse und dein Telefon? Wohnst du bei deiner Tante, bei deinem Gatten oder in Pension? Sag mir, ob man dich ranruft, wenn man anruft, oder heimlich deinen Mann ruft, der verlässt gleich Reise. Heimlich deinen Mann ruft, der verlässt gleich Reise.